Ein letztes Mal steh ich hier jetzt am Mic, ja noch ein letztes Mal ist es Albumzeit. Dieses Album ist nun leider für euch vorbei, die Songs sie bringen, es war Dark Real Life. Alles Lieder aus meinem dunklen realen Leben, wie ich jetzt hier stehe, diese Wege gehen musste, was mir so geschah in meinem grauen Leben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu hören. Ihr könnt euch in Zukunft an diesen Sound jetzt gewöhnen, denn ich höre niemals auf mit Musik zu machen. Es kommen noch viele schöne, brutale und gute Sachen auf euch zu, diesem einen langen Jahr. Danke, dass ihr immer alle für mich da wart. Hört dieses Album zu jeder Jahreszeit, denn mit den letzten Zeilen ist jetzt vorbei. Leute, das war MC Sealer mit Dark Real Life.